Schwarze Gedanken ziehen durch den Geist, Nachtbilds werden, wo kein Friede ist. Willenlos zieht der Strudel fort, lautlos tauche ich in meine Nacht. Herzlos scheint mir oft Realität, wortlos sieht der Geist die Schatten fliehen. Dort, wo die Einsamkeit zerbricht, wird nichts als Trauer für mich sein. Und die Uhren ticken weiter. Meine Nacht ist grenzenlos, meine Nacht bleibt uferlos, meine Nacht heißt Einsamkeit, meine Nacht ist Dunkelheit, meine Nacht verlässt mich nie, meine Nacht, sie lässt mich fliehen aus der Welt voll Hass und Streit, doch bleibt Einsamkeit. Werte sind nichts wert in dieser Zeit, rase nur weiter durch die Kilobytes. Wärme der Körper sind abstinent, keiner, der das Kind beim Namen nennt. Zeit ist ein Druck, Liebe ein Spiel. Willkommen im Casino deines Seins. Willst du verlieren, spiele dieses Spiel. Willst du gewinnen, denke an dein Gefühl. Denn die Uhren ticken weiter. Wo willst du hin?